Ja, liebe Hörer, Hörerinnen und Hörerinnen zu Hause an den Volkseltern, hier ist wieder eure Tagesordnung. Die Lachsendung hier auf der Wüstenwelle auf nach wie vor 96,6 MHz terrestrisch und 97,45 im Kabel. Aufschreiben, wegheften. Und dann jeden Mittwoch einfach 19:30. Ja, es ändert sich bald, wir sagen es noch durch. So, wir sind hier nach wie vor immer noch im Zug. Wohin wir fahren, weiß ich nicht. Im Moment fahren wir augenblicklich dahin und geradeaus. Aha. Ich hoffe jedenfalls, wir fahren nicht nach Tübingen, denn Tübingen ist, wie ich kürzlich erfahren habe, die schlimmste, die allerschlimmste Scheißstadt im ganzen großen, weiten Erdkreis. Oh, mein Lieber, das können Sie überhaupt nicht behaupten. Das stimmt. Das können Sie überhaupt nicht behaupten. Verdammt. Ich weiß zwar nicht, wo Sie Ihre Informationen hernehmen, aber Sie in Ihrem jugendlichen Alter sind immer sehr, sehr, sehr schnell fertig mit der Schrift. Bitte? Sie sind sehr schnell fertig. Ich verstehe überhaupt nicht, was das heißen ja, soll. Ja, sehen Sie zum Beispiel hier in dieser Zeitschrift, die ich vor mir habe. Völlig senil. In diesem neuen Fötus-Magazin. Fötus-Magazin. Da steht zum Beispiel drin, Leute wie Sie lesen das Fötus-Magazin. Da steht zum Beispiel drin, dass Tübingen überhaupt die allerschönste Stadt in der ganzen Bundesrepublik, wenn nicht sogar im Urbi et Orbi ist. Also so einen unglaublichen Schwachsinn muss man mir ja also wirklich beweisen. Ne? Nein, schwarz das, auf weiß das, und ja, in die Hand hinein. Ich bin glücklich, dass Sie mir die Frage stellen, weil ich kann Ihnen das wirklich das beweisen. Das freut mich ja auch nicht in meinen Gefallen tun kann. Das ist wahrscheinlich der Einzige, den ich Ihnen... 807 Punkte von 1000 möglichen Promillpunkte eingeheimt. Also solche Statistiken werden, das ist ja allgemein bekannt, gefälscht, hinten und vorne. Ja, und gucken Sie, wie das zustande gekommen ist. In Wahrheit sind es wahrscheinlich 80,7 Punkte und ganz nein. weit unten. Ah, nein. Und der Eugen Schmidt hat mit seinem enormen Geschlechtsteil die ganze Fötus-Redaktion bestochen. Das glaube ich Ihnen einfach nicht. Das glaube ich den nicht. Den Dezimalpunkt rausgespritzt. Schauen Sie, 1000 Gesundheitspunkte. Das bedeutet, Tübingen hat den Sieg errungen. Gesundheitspunkte, das ist ein völliger Käse. Also ich war die ganze letzte Woche krank. Nein, also das... Erkältet. Sie werden es nicht glauben, aber das wird, hat alles Hand und Fuß und das haben die wirklich richtig ausgerechnet. Den Index haben sie, diese 1000 Punkte, kam über Sterblichkeitsrate, Todesfälle und bösartige Neubildungen zustande. Also es gibt bösartige Neubildungen in Tübingen. Ja, hier steht es. Laufen dann wahrscheinlich jeden Oktober auf der Straße rum, die bösartigen Neubildungen. Sie sind böse. Ja, ich bin auch eine bösartige Neubildung. Also die Tübinger sind also unheimlich gesund. Ja, es steht hier. Wahrscheinlich liegt es an dem häufigen Müsligang und daran, dass hier nicht gearbeitet wird. Sie sind gehässig. Hier werden große Brocken den Berg hochgewälzt. Ja, und große Dichter wieder runtergeschmissen. Ach nein. Runter. Tja, jetzt fällt Ihnen wohl nichts mehr ein zu Ihrer Scheißstadt. Ja, doch. Drecksnest. Wissen Sie, ich will Ihnen sagen, der berühmte Tübinger Königsprofessor Walter Jens. Wer ist Walter Jens? Walter Jens ist ein der prominentesten Tübinger Königsprofessoren. Okay, lassen Sie mal sehen. Und der hat hier, schauen Sie, hier ist ein Bild, hier ist er abgebildet im Fötus-Magazin. Und seine Scheißfrisur, die der hat. Ach nein, das können Sie so nicht sagen. Also die von Karadzic ist allemal schöner. Ja, schauen Sie, und der türmt sich viel höher über der... Ja, das ist nur wegen der Speckle-Locke, die da vorne hineinsteht. Der sagt hier, ich schätze an der Stadt, dass viele grün, gute Kliniken und ein wenig Distanz zu ständiger Medienpräsenz. Sehen Sie, da haben Sie es. Auch wie viel das schätzt, das steht da jetzt auch wieder nicht. Also wahrscheinlich sehr gering, nehme ich an. Aha. Er schätzt es sehr gering, wollte er sagen. Und das hat man ihm dann weggestrichen. Herr Jens, falls Sie uns jetzt gerade zuhören, die Studionummer ist 360204. Vielleicht können Sie uns dann helfen. Ach, das glaube ich nicht, dass er hier anruft. Nee, also. Es ist ja auch im Zug, ist eigentlich gar kein Telefon. Stimmt, wir sind ja im Zug und fahren immer noch geradeaus. Bisschen wirr von mir. Ja, ich nehme an diesem ganzen Tübingen Mist hier im Fötus-Magazin, muss man vielleicht auch nochmal sagen, wurde die Einwohnerqualität vermutlich gar nicht mitberechnet. Ne? Also wenn man so auf ein Fenster guckt... Wie meinen Sie das? Ja, also hier laufen ja nur Teppen rum. Also Teppen in Tübingen, lauter Teppen? Sie lauter sind gehässig. Ich kenne haufenweise Teppen persönlich. Ja, und wo wollen Sie diese Teppen gesehen haben? Ich habe kürzlich eine Teppenparty veranstaltet. Eine Teppenparty? Ja. Ich glaube, ich sehe hier einen Teppen vor mir sitzen. Ich habe den Eindruck, ich sehe einen vor mir sitzen. Oder, ach, Ihre Brille ist wahrscheinlich verspiegelt. das ist gemein. Das ist gemein von Ihnen. Oh. Jetzt hat der Zug schon wieder angehalten. Warum angehalten? Ja, ich frage mich auch. Also ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo ankommen, der ständig anhält. Ja. Also guck mal, da hinten. Es hat geblitzt. Was? Ich habe gar nichts gesehen. Doch, da ganz hinten. Jetzt kommt eine Wolke. Sie müssen entschuldigen, ich bin sehr kurzsichtig. Oh, eine Riesenwolke. Einfach. Wahnsinn, die funkelt. Jetzt kommt oben so ein Wolken... Ach so. Rausgefahren. Und was ist das? Das ist schon schön, aber auch bedrohlich. Bedrohlich. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, es kommt auf uns zu. Um Gottes Willen! Och, schreiben Sie! Da vorne liegt ja auch eine Kuh. Ah, eine Kuh? Naja, die schläft wahrscheinlich nur. Ah, okay, ja. Ja. Es ist schon sehr leer da draußen. Leer. Überhaupt junger Mann. Zu sehen. Es ist überhaupt nichts junger zu sehen. Junger Mann, das ist mir zu wenig. Beschreiben Sie mehr. Ja, also die Wolke habe ich nur schon genannt und sonst ist aber eine Kuh, immerhin eine Kuh, aber sonst? Nix. Ich würde sagen, gar nichts. Sie können doch nicht sagen, dass da gar nichts ist. Doch, da ist nichts. Also es muss doch irgendwo etwas sein. Ja, aber wenn nicht etwas ist, sondern vielmehr nichts. Ja, dann, wenn nichts ist, dann ist immerhin das Nichts da. Ja, ach so. Ja, das Nichts ist da. So sieht es aus. Ja, das habe ich mal bei Heidegger gelesen. Ja, es nichtet da draußen. Ja, da draußen es ist einfach dann da, das Sein. Vielleicht sollten wir mitnichten. Auch wenn man nichts sieht, ist das Sein da. Da sein. Ja, getan. Naja. Da Na sein, gut. Getan. Na gut. Vielleicht sollten wir rausgehen und mitnichten. Mitnichten? Ach, mitnichten. Mitnichten. Doch. Übrigens, nichten. Können Sie irgendwo jemand sehen? Ich würde sagen, das Fernichts vernichtet. Was? Was? Das ich kann ja groß gar nichts, groß nichts. Also Sie können leicht reden, ich kann ja gar nichts sehen. Es kommt gerade von links das Fernichts und nichtet einen nichtswürdigen Querpass rüber. Ach, Sie reden doch daher. Auf das große Nichts. Sie reden ja, daher nein, und wollen Wahrheit, mich zum Narren halten. In Wahrheit passiert natürlich immer noch nichts. Also wenn draußen nichts ist, dann sollten wir vielleicht mal im Speisewagen nachsehen. Ich würde auch sagen. Und solange wir da hinlaufen, das interessiert den Zuhörer ja, ich glaube gar das nicht. Das sind immerhin doch drei Waggons weiter. Ja, das ist, interessiert den Zuhörer nicht. Machen wir, solange machen wir Musik. Machen wir Musik, ja. Ja. Soweit ich mich noch erinnern kann, fing alles mit einem Kuchen an. Einem Apfelkuchen, genauer gesagt, an einem 12. war's, an einem Donnerstag. Ich hatte, um ihr eine Freude zu machen, streng nach dem Kochbuch allerlei Sachen wie Hefe und Mehl mit Äpfeln vermengt. Dann alles in eine Backform gezwängt, in den Teig noch herzlich willkommen geritzt und alles auf kleinem Feuer erhitzt. Was dann geschah, geschah unheimlich schnell. Aus dem Backofen schoss es leuchtend und grell. Der Kuchen ist fertig, dachte ich schon. Dann gab's eine mächtige Detonation und die Backform flog mir um die Ohren. Dann hab ich wohl die Besinnung verloren. Ein Feuerwehrmann schleifte mich vor die Tür. Erst langsam kam ich wieder zu mir. Aus der Menge der Schaulustigen im Freien redet ein Mann krauses Zeug auf mich ein. Butterblume, Andornröschen, Nordwind singt im Ofenrohr. Ja, liebe ZuhörerInnen, das war jetzt der erste Teil einer epischen Versdichtung, gesungen von, ihr habt ihn erkannt, Reinhard Pflock. Wir spielen dann nachher die weiteren Teile dieses, Entschuldigung, ich sage ja, ich bin krank, Tübingen gesund. Ha! Wo war ich? Wir spielen nachher die weiteren Teile, ja. Und ihr müsst dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Das ist doch entsetzlich, da können wir doch alle drauf verzichten. Auf diesen Jungsänger, auf diesen sogenannten. Ja, da greifen Sie ja wohl ein bisschen daneben. Nein, ich greife mitten hinein ins Schwarze und ich bleibe dabei bei meiner Meinung. Ja, gut, das wollen wir jetzt vielleicht nicht ausdiskutieren, sonst führt das wieder ins Uferlose, ins Nichts vielleicht. Ja, wir wollten ja hier in diesem Speisewagen. Ja, wir sind im Speisewagen angekommen, da ist nichts zu finden, da steht noch unser Geschirr. Aber da muss doch jemand sein. Ich finde... Hallo? Ja, ich glaube, da meldet sich gar niemand. Ich glaube auch. Was ist das denn? Was das? Ach, die hatte ich schon vergessen, die Kiste von letztem Mal. Ja, aber die Kiste, die ist ja total geschrumpft. Das ist ja eine winzig kleine Kiste. Und schauen Sie, die Kiste, die wird... Jetzt geht es auch plötzlich ganz einfach auf. Ja, und sie wird immer kleiner dabei, die Kiste. Das ist erstaunlich. Vielleicht, wenn wir sie schnell aufmachen und ein paar Sachen noch rausholen, ehe sie ganz verschwindet. Ja, gut, also, ich mache mal hier kurz die Kiste auf. Ja, ah ja, jetzt ist sie offen. Und was haben wir denn da? Ich kann ja gar nichts sehen. Nein, es ist schon sehr klein. Also, oh, ein Gummiboot. Ein Gummiboot, das... Das ist ganz schön groß dafür, das... Oh. Aber es ist doch so eine kleine Kiste. Das kann doch kein Gummiboot sein. Und was ist das? Was ist dann da drin in diesem Gummiboot? Das kommt mir. Das ist ein Beitrag. Ein Beitrag? Hervorragend. Ein Radiobeitrag. Das spielen wir sofort ein. Ja, das interessiert mich auch. Ja, das spielen wir ein. Verbildet und verschnarcht die Kulturecke auf eurer Tagesordnung. Ja, liebe ZuhörerInnen zu Hause an den Volksätern, ich habe heute hier bei mir den Herrn Götz Finsky von der Kunsthalle Tübingen. Herr Finsky, die neue Ausstellung mit Egon Pflock ist jetzt letztes Wochenende eröffnet worden. Ja. Ich habe gehört, dass es nicht so gut läuft wie bei Picasso. Nein. Aha. Egon Pflock, Mondrian, Picasso, ja. Obwohl's matt ist. Ach, ich habe aber gehört, die Einnahmen sind zurückgegangen. Nolde. Watto Bologna, Vermeer Manet. Aha. Munch Manet. Ach so. Drosterling, Vermeer Munch Manet. Ach, könnte es vielleicht, wenn die Einnahmen zurückgegangen sind, Herr Finsky, könnte es vielleicht am Wetter liegen? Schwitters? Mhm. Flocke ist egal, ganz egal. Ach so, ja. Ich habe gehört, die Ausstellung ist sehr humorvoll, dass da also auch was zu lachen fürs Publikum. Das ist eigentlich eher eine Karikaturenausstellung. Nein. Nicht? Daudi Witz Pflock? Nein. Gross Ernst Pflock. Max Ernst Pflock. Ach so, ja, wie ordnen Sie ihn denn ein? Wie ordnen Sie denn Egon Pflock ein? Egon Pflock, Turner, Moore, Christo Nei Gaudi. Ach so. Masaccio Giacometti. Giacometti. Ja. Ach, aha. Pflock, kalter Hals. Das ist ja sehr interessant. Pflock, kalter Hals, Nei Zucari, Nei Bacon. Pflocken, Nei Breker. Bäh, Breker, bäh, bäh, bäh, Breker. Pui, pui, pui, Breker. Aha, ja, Herr Finsky, vielleicht können Sie noch einige Worte zum Lebenslauf von Egon Pflock verlieren. Ja, Pflock Rotko, oh. Füssli Rousseau. Rousseau. Karachi. Oh. Pflock Alberti Tatlin, Jablenski, Hoppe Hoppe in Russau Bracke, Nei Palladio Bracke. Bracke, aha. Da hat er sicher viel Geld verdient. Da. Ah, nein. Nicht? Dürer. Klein Hals. Ach, das ist ja grauenvoll. Klein Hals. Ganz Pflock, klein. Pflock Lecher. Nein. Nein, Masaccio Gaudi. Ein Furcht... Pflock Raphael Klee. Mann Rai. Ein furchtbares Künstlerschicksal, ich sehe schon. Ja, Pflock Giacometti Holbein. Oh. Flock, Chantin, Birzli, Hopper, Hopper, Russau, Koch, Lichtenstein, Dali, Lichtenstein, Ensor, Friedrich, Ensor. Ja, aber Herr Finsky, ich muss Sie doch fragen, wenn sich das alles so verhält, warum machen Sie überhaupt eine Ausstellung mit einem solch kläglichen Künstler? Was? Ah, total Chagall. Flock, Courbet, Dijk, Monet, Richter, Monet. Monet, ja, sicherlich Monet, aber was mich interessiert... Ich nehme an... Ah, Lüpperts Caravaggio, Grosskanova. Lüpperts Grosskanova, Baselitz Grosskanova. Herr Finsky... Kiefer de ganz Grosskanova. Herr Finsky, ich möchte mal Klartext reden. Rubens Schwitters Pflock, Monet de Launay, Kokoschka. Es ist doch eine Bauernfängerei, die Sie in Ihrer Kunsthalle betreiben, wenn Sie diesen Künstler... Nein, dort... Pflock, Gross, Ingres, Beuys, Beuys. Herr Finsky, das ist doch Unsinn. Immendorf... Damit können Sie mir nicht kommen. Correggio. Ich habe mir diese Bilder angesehen vom Herrn Pflock und... Lichtenstein. Immendorf, Correggio. Pisano, Nitschglitsch, Kieferreni, Kienholz. Ja, aber sicherlich andererseits doch auch wieder... Na, ich gebe zu, dass Sie mich jetzt ein bisschen in die Ecke gedrängt haben. Ja, Pflock. Pflock, Goya, Kirchner, Robja, Schinkel, Graupner, Heuschinkel, Feininger, Gropius, Schinkel. Ach, das war doch jetzt vielleicht... Ein schönes Schlusswort. Nein. Arnulf Reiner, Los, Gabo Schinkel und Stella. Ah, das können wir so stehen lassen. Nein, Pflock, Herr Finsky, bitte. Pflock, Gei, nein, Schinkel, Reiner war hohl, Bosch. Ich möchte die Sendung jetzt beenden, Herr Finsky. Pflock, Lippi, Klemse, Leibel, Morandi, Latour, Pflock, Klim, Botticelli, Mies van der Rohe, nein, Pflock war hohl, Botticelli, Tintoretto, Pflock, ich mache jetzt aus, Herr Finsky, ich mache aus, nur dass Sie wissen. Nein, Pflock, Malevich, Steig, Leonardo! So, was uns auch immer dieser Beitrag sagen wollte, er hat es uns nicht gesagt. Oder hast du es verstanden? Nein, das ist ein Entschuldigung, großer Mensch. Haben Sie es verstanden? Nein, sagen Sie, haben Sie auch nicht verstanden. Ich wollte es auch gar nicht verstehen. Ich würde sagen, wir werfen diesen Beitrag jetzt weg, demonstrativ und deutlich hörbar. Da bin ich Ihrer Meinung, da bin ich Ihrer Meinung. So. Ja, weg damit. Ich kann ihn nochmal wegwerfen. Vielleicht, ja, werfen Sie ihn nochmal deutlich weg. Ich werfe ihn nochmal etwas lauter weg. So. Sehr gut, weg ist weg. Weg ist weg. Und zweimal weg ist doppelt weg. Jetzt haben wir ein Gummiboot liegen. Gummiboot, was wollen Sie denn mit einem Gummiboot? Ich würde sagen, wir nehmen das Gummiboot und fahren hinaus in die See. Aber dann müssen wir das Gummiboot doch erstmal aufblasen. Nein, es ist schon aufgepumpt. Es ist schon aufgeblasen. Ja, wissen Sie, ich kann ja gar nichts sehen. Ach so, Sie sehen immer noch nicht. Ja, vielleicht dann später. Gut, dann nehmen wir das Gummiboot. Ja, und dann würde ich sagen, wir setzen es aus. Wenn Sie vielleicht mal die Tür aufmachen, machen Sie da mal die Tür nach draußen auf. Ja, die mache ich gerne. Dank. Gut, ja. Ach, hervorragend. Ja, so dachte ich. Ja, es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt setzen wir das Boot hier aus. So, ja. Können Sie vorne mal? Ja, vielleicht. Gut, also geht's. Wissen Sie, ich kann ja nicht sehen. Ich sehe ja gar nichts. Ja, jetzt steigen wir ein. Liebe ZuhörerInnen, Sie sehen es ja nicht. Deswegen sagen wir es Ihnen. Und fahren los. Ja. Der Zug verschwindet schon am Horizont. Es geht schnell hier. Ja, ich kann ja gar nichts sehen. Ja, es ist auch nicht interessant. Das ist ein sehr langweiliges Meer hier. Stimmt, es ist ja auch nichts. Ja, also es ist ein bisschen was jetzt. Man hört es ja. Ein bisschen Wasser, aber die Kuh ist untergegangen. Die Kuh? Ist schon langweilig hier. Stimmt, es ist schon sehr, also sehr langweilig. Also es stinkt auch. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so gelangweilt wie auf diesem Meer. Apropos Meer, es ist jetzt ausgegangen, ich spule mal zurück und dann kommt gleich wieder Meer. Jetzt ist wieder Meer. Also es ist sehr langweilig hier auf dem Meer. Ja, es ist unglaublich langweilig. Und wir dachten, wir hören, während wir auf dem Meer sind, ein... Was dachten wir eigentlich? Ein Märchen? Ein Märchen mit einem... Dornröschen? Das verraten wir noch nicht, mit wem, aber wir hören es mit meinem Walkman, den wir jetzt aus der Tasche zaubern. Ein Walkman haben Sie dabei? Ja. Wissen Sie, ich kann ja gar nicht sehen. Und jetzt spielen wir das Märchen. Oh, das klingt ja nicht gut. Oh, stell das Märchen an. Kulturgüter Europas. Folge 8. Over and over, I keep going over. Eines Tages ging das Tausenddörfchen aber in den Wald. Da traf es einen großen, starken Mann. Der Mann sagte: Hallo. Das Tausenddörfchen aber wunderte sich und sagte: Oh, hallo. Dann ging der Mann auf das Tausenddörfchen zu und sagte: Hast du aber schönes Haar, Tausenddörfchen? Hast du aber schönes Haar, Tausenddörfchen? Tausenddörfchen errötete: Es ist Naturhaar. Der Mann schlug sich die Hand vor die Stirn und sagte: Das hätte ich wissen müssen und ahnen können. Da wurde das Tausenddörfchen sehr verlegen, wie ihr euch denken könnt. Der Mann lud das Tausenddörfchen in seine Hütte ein. Los, mitkommen. Und Tausenddörfchen ging gerne. Ich würde lieber noch ein Stückchen gehen. Nein, sagte der Mann, und die beiden zogen in den tiefen Wald. Die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss. So, sagte der Mann. Tausenddörfchen aber wusste immer noch nicht, was die Stunde geschlagen hatte. Verdammt! Da sagte der Mann: Los, tausend wie? Tausenddörfchen! Tausenddörfchen, mach mir Tee auf meinem Sausestöfchen. Rief das Tausenddörfchen empört. Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig gehört. Dann riss es die Tür auf. So! und verschwand auf Nimmerwiedersehen im Wald. Der starke, kräftige Mann aber lebte noch viele Jahre einsam und verlassen in seiner Hütte. Und nie wieder kam ein Tausenddöfchen vorbei. Ein Glück. Um ihm Tee zu kochen. Um ihm keinen Tee zu kochen. Ja, das war doch jetzt ein sehr schönes Märchen. Herzerwärmend, herzerfrischend. Ja, sehr schönes Märchen. Herz warm, Seele schön. Ja, allerdings ist das Wetter weniger schön. Ich weiß nicht, ob Sie das... Ja, ich kann ihn ja gar nicht sehen. Klingt nicht gut, ja, aber... Ich sehe überhaupt nichts. Dass es kalt ist, merken Sie schon. Also Sie verstehen mich auch, oder? Sie hören mich. Sie können... Ja, hallo? Ich höre Sie sehr gut. Ich kann Sie gut verstehen. Ach, das ist ja schön. Ja, dann merken Sie sicher auch, dass gerade hier Donner im Gang ist und dass es bald anfängt zu regnen. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob ein Regenschirm hier an Bord des Bootes ist. Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ich schau mal hier in dieser Schublade. Aha. Ja, nee, da ist kein Regen. Aber was ist das denn? Es ist so etwas wie eine Zeitung. Oh. Ich kann sie deutlich erkennen. Es wird auch arschkalt jetzt hier. Aha. ich glaube, es ist ein Studienmagazin, Studienprogramm von der VHS. Von der Tele-Erfolgshochschule Tübingen. Ja, ich glaube, das ist es. Ach, dann guck, da wäre ich jetzt gerne. Da wäre ich jetzt gerne. So ein schöner, warmer Kurs drinnen. Aufgehen, ja. Sehr drinnen, ein Kurs. Kuss. Ja, also, was würden Sie denn tun, junger Freund? Hinterm Ofen, ein Kuss, der einen hinter den Ofen lockt. Das wäre schön. Suchen Sie sich doch einen schönen hinter dem Ofen-Kurs aus. Ich wähle mir den Kurs 16.001T Pustefix. Seit über 40 Jahren gehen die Seifenblasenspiele mit Namen Pustefix um die Welt, so das, wie eure Tagesordnung. Das ist erfreulich, ja. Das ist sehr erfreulich. Und man kann dann auch hinter die Kulissen der Traumfabrik gucken. Das ist schön in die Kulissen und es ist auch ein netter Bär. Toll, würde ich gerne wissen, wie der so lebt. Das ist hervorragend in Pustefixhausen. Ja, und was haben wir denn hier so? Was würden Sie denn gerne Beispiel, ich würde gerne zum Klöppeln gehen, einen Klöppelkurs machen, mit Anna Schleier zusammen klöppeln, das wäre interessant. Welche Kursnummer ist das bitte? Das ist 8406. 8406. Oder einmal richtig Rübengeister basteln, Rübengeister mit Doris Dors Mager, Futterrüben ausholen und ein Messer bekommt die Rübe dann ein Gesicht und kleine Fenster und fertig ist der Rübengeist. Das wäre schön. Das wäre was, ja, für zu Hause, für einsame Stunden zu zweit. Ja, und auch richtig im Drinnen und hinter dem Ofen. Hinter dem Ofen, ja. Hinter dem Ofen ist für all diese Kurse ganz wichtig. Oh, hier interessant. Oh, 22.13 K, Frauen um 30. Was das wohl bedeutet? Ja, vielleicht Frauen um 30 Mark. 30 Mark, nein. 30 Mark hin oder her, das sind doch 60 Mark. Ja, das stimmt auch wieder. Oder was wollen wir noch machen? Zum Beispiel, malen wie Schiele und sein Umkreis. Das ist für Kinder von 9 bis 13 Jahren. Ja, aber die Eltern erlauben den Kindern doch sicher nicht, dass sie sich dann auch umbringen. Ja, das glaube ich nicht, da diesen Egon Pflock, Egon Schiele, da hier so nachzuspielen. Inkonsequent. Was sind denn das für Viecher? Gibt's? Ich kann ja gar nichts sehen! Die sind ja völlig durchsichtig! Ich kann ja nicht sehen! Ein Schleim! Nein! Etwas hat mich getroffen! Ich weiß nicht, so eine Art fliegende Schweinswanzenquallen. Ja, ich kann ja gar nichts sehen! Jetzt haben wir uns völlig verfahren. Was, verfahren? Ich kann ja gar nichts sehen! Nee, also hier bleibe ich nicht. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier wieder weg... Das ist ja absolut ekelhaft! Dann lassen Sie uns... Schleunigst weg, nee, zurück. Zurückfahren. Zurück zum Zug, würde ich sagen. Zurück, ja. Also es ist ja wirklich ein Endzeit-Szenario hier. Hier gibt es ja gar nichts. Wir können vielleicht an dieser ekligen Stelle, es stinkt auch hier, ihr könnt es euch denken. Ja, es ist so ein seltsamer Gallert auf meinem Kopf. Also wir können vielleicht unser Motto jetzt... Also nee, jetzt ist es genug hier. Wir können vielleicht unser Motto hier auch bekannt geben an der Stelle. Nein? Die jüngste Tagesordnung heißt das heute. Und also es ist... Ganz klar, wieso? Von Johannes? Ja, natürlich. Und wir fahren jetzt zurück zum Zug, würde ich sagen. Ja, es ist kalt. Und damit die Zuhörer das nicht miterleben müssen hier, spielen wir so ein bisschen nette Musik. Die Zuhörer erinnern sich noch vorhin, der Dichter hatte einen Vers-Epos angestimmt. Nein, war nicht schon wieder dieser schreckliche Kerl. Reinhard Pflock, sehr richtig. Und der Dichter war von einem explodierenden Apfelkuchen aus seiner Wohnung gefegt worden und fand sich auf der Straße wieder. Ja. Und was ihm dort jetzt widerfährt, das hören wir gleich. Naja. Routen Sie mal bitte ein bisschen schneller. Na gut. Um ihn standen sehr unauffällig und stumm drei Herren in Trenchcoat und Schlappen herum. Die zerrten mich an den Straßenrand in einen Wagen, der mit laufendem Motor dort stand. Dann begannen sie an meiner Kleidung zu suchen, wohl nach den Resten von meinem Kuchen. Ich sagte, es waren Eier und Äpfel dabei. Man meinte, dass ich wohl ein Witzbold sei und schlug mir ein Funksprechgerät hinters Ohr, worauf ich abermals die Besinnung verlor. Von zwei Lampen geblendet erwachte ich, eine Stimme im Dunkeln entschuldigte sich und sagte, meine Entführer wären grad gut, um tote Briefkästen zu leeren, und ich sollte jetzt endlich die Formel hergeben, andernfalls wäre mein Leben. Da unterbrach ihn das Telefon, aus dem Hörer hörte ich, hier Otto Spion, wir haben die Formel ausfindig gemacht, sie ist hier am Flugplatz Gepäckschließfach 8. Robinson an Mäusezähnchen, Bratkartoffeln blühen blau. Ja, wie es wohl weitergehen mag mit unserer Spionagegeschichte. Das möchte ich ja auch mal wissen. Aber wir möchten eigentlich auch gerne mal wissen, wie es mit uns weitergehen soll. Denn jetzt sind wir hier, ihr hört es, das Meer ist verstummt. Wir sind zurück im Zug. Ja, wir sitzen hier wieder im warmen Abteil. Aber ihr hört auch, wenn ihr nichts hört, dass ihr nicht hört, dass der Zug fährt. Also fährt der Zug auch nicht. Hier ist überhaupt niemand drin in dem Zug und ich kann überhaupt nichts sehen. Und ich finde es zum Kotzen. Ich habe zwar in Paris nicht bezahlt. Die Zuhörer werden sich erinnern, wir haben alle nicht bezahlt. Aber ich sehe, also wenn ich in den Zug steige, dann möchte ich auch, dass der fährt. Und ja, Gott also, verdammt, da muss doch ein Zugführer da sein, der diesen Zug weg hinwegfährt. Vermutlich ist da kein Zugführer, aber was können wir machen? Wir könnten am Zugtelefon gehen und einen Zugführer anrufen. Genau, wir können Martin anrufen. Der kann, glaube ich, Zug fahren. Aber mal schauen, ob das klappt hier. Mit der Technik. Ja, wählen Sie doch einfach. Zug. Junger Mann, wählen Sie. Ja, ich nehme jetzt mal. Aha. Ja. Hallo? Ja, es scheint zu funktionieren. Ich nehme an, die Zuhörer zu Hause werden jetzt lernen. So, mal schauen, ob wir unseren Zugführer erreichen. Ja, ist niemand dran bislang. Umschalter, Telefon, Fax, Modem. Für Faxbetrieb drücken Sie jetzt die Starttaste des Fernkopierers. Für Telefonbetrieb sagen Sie nach dem Hinweiston Telefon. Telefon! Es tut mir leid, also es lässt sich nicht vermeiden. Telefon, natürlich ist es ein Telefon! Entschuldigung, Sie verstehen das nicht, Sie haben es nicht gehört gerade. Hallo? Ja, es scheint nicht zu Hause zu sein. Nicht zu Hause, nicht zu Hause! Ach, es ist doch... Ich ist nicht da. Ich leg wieder auf. Ja, das war wohl nix. Das ist ein grässlicher Misserfolg. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen hier aushalten. Wie bringen wir denn die Zeit noch rum? Was würden Sie sagen? Jüngerer Mann, ich könnte Ihnen auch einen kurzen Witz erzählen. Oh. Stellen Sie sich vor, zwei Männer sitzen zusammen in einem Abteil gegenüber. Ein alter Hinfälliger und ein junger Unerfahrener. Genau, ein... So wie wir jetzt. Ein alter Hinfälliger mit einem großen, runden Kopf sitzt ihm gegenüber und hat kein Haar auf diesem runden Kopf. Ja. Und er sitzt unter einer Gepäckablage. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und da ist ein großer, großer Bastkorb obendrauf. Ja, so wie dieser Korb da. Und dann kommt etwas Flüssigkeit aus diesem Korb herausgetröpft. Ja. Tröpfchen für Tröpfchen auf diesen großen, kahlen Kopf hin drauf. So wie jetzt aus diesem Korb gerade Flüssigkeit auf Ihren Kopf tropft, nehme ich an. Nein. Was? Da tropft etwas? Ja, natürlich. Merken Sie denn das nicht? Moment! Ich kann ja gar nichts sehen! Aha. Nein. Und wie schmeckt es? Das schmeckt salzig! Gar nicht schlecht! Ich nicht doch, was in diesem Korb ist. Ich nehme ihn gerade runter. Ja, es schmeckt wirklich ausgezeichnet. Ja. Ich glaube, es ist ein junger Burgunder. Oh, ein junger Schäferhund. Oh, ein Schäferhund. Nein, das ist ja widerlich. Nein, also geben Sie mir... Ich muss kurz zur Toilette. Die Sache eskaliert doch. Also jetzt, an dieser Stelle auch vielleicht für unsere ZuhörerInnen zu Hause ist die Schmerzgrenze längst überschritten, überfummelt. Und wir beenden das Ganze vielleicht jetzt. Diese Sendung heute... Hieß eure Tagesordnung, die jüngste Tagesordnung. Von Johannes! Von Johannes und wir waren für euch heute da und hier im Studio. Wir, das sind der Clemens Kieser. Ja, das bin ich! Und der Kai Schreiber! Damit meint er mich. Und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Ja, nächste Woche! Mit dem jungen Schäferhund! Aufpassen! Tschüss! Tschüss!